Hallo, herzlich willkommen zur Rios Wochensicht, die Woche 19, 2010. Hui, das war ja heute wieder eine interessante Geschichte diese Woche. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ich habe auch kaum was mitbekommen. WoW hat mich mal wieder, wie berichtet letztens, in den Bann gezogen. Und ja, außer Geocaching und WoW gab es eigentlich nichts. Gut, können wir eigentlich die Wochensicht jetzt beenden. Ja? Nein, aber trotzdem, ich habe mich aufgerafft und ein paar Themen aufgetan, die meines Erachtens nach interessant waren die Woche über. Und vor allem war da die Ankündigung von Google, die Google Editions E-Book-Plattform. Die soll jetzt im Sommer starten. Ja, und bei einigen schrillen da die Alarmglocken wie verrückt. Und die anderen haben nur ein müdes Lächeln übrig. Und ich stelle mir eigentlich die Frage, wo soll der Dienst überhaupt positioniert werden? Ja, das ist die Frage, die ich mir hier stelle. Aus dem ganz einfachen Grund. Bisher war ja das Google Books ja mehr so eine Übersicht, ja, von Büchern, die es gibt, mit Ausschnitten aus den Büchern und einige Bücher. Eben, ja, was heißt einige, nicht so wenig, aber halt die eben frei verfügbar sind, weil zum Beispiel Copyright abgelaufen ist und so weiter, oder Public Domain Bücher, die konnte man dann komplett einsehen. Ja, und da ging Google auch jetzt vor kurzem dazu über, auch das EPUB-Format anzubieten, sodass man sich die Bücher tatsächlich herunterladen konnte und auf seinen E-Book-Reader eben komfortabel anschauen. Jetzt ist natürlich die Frage, dieses Google Edition, das soll ja, oder Google Editions, das soll ja ein kommerzielles System werden, wo eben die Bücher verkauft werden können, also aktuelle Bücher verkauft. Und klar, sofort stellt sich natürlich die Frage nach dem DRM. Was für ein DRM wird dort benutzt, ja. Ich hoffe natürlich, wenn überhaupt ein DRM benutzt wird, dass das Adobe Adapt DRM benutzt wird, das auch mit EPUB eingesetzt werden kann und das am weitesten verbreitet ist, also mit Abstand am weitesten verbreitet. Und vor allem in Deutschland ist das ja eine wichtige Geschichte, denn die E-Book-Reader hier sind sowieso quasi nur auf dieses EPUB-DRM ausgelegt. Übrigens, jeder EPUB-DRM-Reader kann natürlich auch freie EPUB-Dateien lesen. Ja, ganz klar, um es mal vorneweg zu sagen. Ja, macht Google überhaupt ein DRM? Das ist natürlich eine weitere Frage. Ich finde, auf jeden Fall müssen die ein DRM anbieten, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Verlage, vor allem nicht Verlage in Deutschland oder in Europa, naja, bleiben wir mal bei Deutschland, in Europa ist das nicht ganz so, kann man das nicht ganz so verallgemeinern, aber sagen wir mal in Deutschland, ich glaube kaum, dass es da einen Verlag gibt, der seine Bücher ohne DRM anbieten wird. Also kein größerer Verlag natürlich. Erstaunlicherweise, es gibt eine Plattform, bei denen kann man sich Bücher also herunterladen, aber nicht kostenlos, sondern gegen Entgelt, weil das richtige Bücher sind, die zum Verkauf sind, aber ohne DRM. Ein paar kleine Verlage haben es wohl kapiert, aber das hat natürlich nichts zu heißen. Google will ja da, wenn die einsteigenden E-Book-Business-Talen auch richtig einsteigen, dann müssen auch die Top Seller eben drin sein, wie man so schön heute sagt. Also das heißt, die ganzen Dan Brown-Geschichten und so weiter, ja, die Massenbücher, die müssen da rein, ja, und machen wir uns nichts vor. Klar, es ist toll, ältere Geschichten zu lesen, ja, als Public Domain kostenlos und wunderbar, so 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne, das ist fantastisch, ja. Aber sagen wir ehrlich, wenn die Leute ein Buch lesen wollen, dann muss es das auf der Plattform geben, ja. Dann ist die Plattform auf einmal total unrelevant, ja, weil es geht nur noch darum, das Buch zu lesen, ja. Man muss ja auch so sehen, E-Books soll ja als Ersatz für normale Bücher gelten. Jetzt stellen wir mal vor, jetzt kommt ein Buch raus, sagen wir mal, eine tolle Neuerscheinung, ja, von einem bekannten Autor, und auf einmal, man kauft sich das Buch und auf einmal stellt man fest, ja, das Buch kann man nicht lesen. Warum? Weil es in einer, irgendwie einer Codesprache geschrieben ist, ja, und die muss man erstmal verstehen. So. Dann werden die Leser ziemlich sauer. Ergo, sie kaufen das Buch natürlich nicht, ganz klar. Jetzt, wenn man das Ganze auf das E-Book überträgt, hat man ja zusätzlich noch die Schwierigkeit mit den verschiedenen Formaten. Ja, das heißt, wenn man die Leute dazu kriegen will, E-Books zu lesen, komme ich aber gleich noch dazu, dann muss man es natürlich auch super einfach für die Leute machen. Ja, das heißt, die Leute müssen das E-Book laden, bezahlen und dann müssen sie es lesen, ja, können. Und zwar ohne Probleme. Und das ist eben immer eine Schwierigkeit. Ja. Wenn ich jetzt hingehe und zum Beispiel Kindle mal anschaue, mir gefällt der Kindle sehr gut und die Idee auch von Amazon, würde ich jetzt in den USA wohnen, also schon mal fest in den USA leben und ja, dort agieren, ne? Dann muss ich ganz klar sagen, wäre Kindle die erste Wahl für mich, weil es gibt fast jeden englischsprachigen Titel für diese Plattform. Die ist riesengroß und hat sich etabliert. Wunderbar, klasse. Also kein Thema. Nur, diese Plattform, die verkauft jetzt diese Kindle E-Book Reader, die schönen, auch in Deutschland. Nur, ja, trotz aller Beteuerungen muss ich feststellen, dass Amazon einfach den deutschen E-Book-Markt entweder nicht bedienen wollen richtig oder nicht bedienen können richtig. Es hat den Eindruck, als ob Amazon einfach der deutsche Markt hinten vorbeigeht. Also anscheinend ist es total irrelevant. Ja. Ich meine, ich kann natürlich verstehen, ich habe eben gesagt, wenn man E-Books verkaufen will. Also Amazon will auf jeden Fall, klar. Aber ob jetzt die Verlage wirklich E-Books verkaufen wollen, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja. Man sieht's oder man merkt's, ja, dass sich die Verlage gegen diese neue Technik sträuben. Ja. Warum? Gut, ich weiß nicht, vielleicht haben die irgendwelche Fantasien so, dass sie dann bald ihren Content verlieren oder sowas, ja, wie es vielleicht im Musikbereich scheinbar der Fall ist. Das hängt aber nur damit zusammen, dass die immer noch auf ihren alten Geschäftsmodellen beruhen und eben sich gegen die neuen wehren. Und genau das wird bei den Büchern auch der Fall sein. Die Leserzahlen, die werden zurückgehen, und zwar drastisch. Immer weniger Leute lesen immer weniger Bücher. In den USA hat der Trend ja schon vor Jahren eingesetzt, und bei uns wird der auch einsetzen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Weil im Zeitalter von Internet, Computer und elektronischen Medien, mobil, überall vernetzt, überall Zugriff aufs Netz, da hat sich so ein total Offline-Buch ja doch ziemlich schwer zu positionieren auf dem Markt. Ja. Das ist einfach nicht mal attraktiv genug. Und selbst viele Leseratten springen dann ab, ja, weil sie einfach hier die Zeit nicht mehr haben. Mit ihren elektronischen Geräten sind sie zu stark beschäftigt. Ich möchte nicht in der Diskussion verfallen, was jetzt besser ist, Papierbücher oder E-Books oder sonst irgendwas. Für mich sind E-Books besser, ganz klar, weil hier, wenn ihr das sehen könntet, meine Regale sind vollgestopft, mein Zimmer ist voll mit Büchern, ich habe die Schnauze jetzt voll, ich möchte jetzt die Bücher elektronisch speichern auf einer kleinen Chipkarte. Da kriege ich auf 3x2 cm oder 3x oder 5x3 cm kriege ich so viel Bücher wie in 3 Regalen hier. Ja, das ist der Grund, warum ich elektronische Bücher jetzt ausschließlich übrigens kaufe. Auch da ist wieder bei mir so ein Hammer gefallen. Ja, bei mir werden hier jetzt nur noch elektronische Bücher gekauft, keine gedruckten Bücher mehr. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt die Geschichte, die Verlage sehen jetzt eben ihr Geld davon schwimmen und denken, sie können jetzt, wenn sie verhindern, dass sich E-Books durchsetzen, könnten sie ihr Geld bewahren und dann die normalen Bücher eben so verkaufen, wie sie es die ganze Zeit eben gemacht haben. Erstmal als teure Hardcover, ja, dann als gemäßigte Taschenbuchausgabe, ja. Und irgendwann kommt dann, wenn ein Buch erfolgreich ist, dann noch die Super Sonder-Überedition heraus mit irgendwelchen Schnörkeln, besonders teuer. Ja, gut. Ich meine, ganz klar, die Musikindustrie, ich weiß nicht, die wird's wahrscheinlich immer noch nicht gelernt haben. Die Industrie ist da ziemlich lernresistent, wenn es darum geht, neue Wege einzuschlagen, um Geld zu verdienen. Ja, ist auch verständlich, wenn man hunderte von Jahren, jetzt zum Beispiel im Buchbereich, ja, wobei, naja, hunderte von Jahren, das Geschäftsmodell hat sich innerhalb von dieser Zeit doch ein paar Mal geändert. Aber halt schon sehr lange Zeit, Bücher verkauft, ja. Schön, ja, die Bücher herausbringt und dann dem Handel eben vorschreibt, zu welchem Preis das verkauft werden soll. Bei uns gibt es ja dafür noch super toll die Buchpreisbindung, ja, Demokratie außer Kraft gesetzt. Man hat das wohl gemacht aus einer Not heraus, weil man gedacht hat, okay, wenn die Konkurrenz zu stark wird untereinander, dann bleibt eben die Qualität der Bücher auf der Strecke. Es war ein schönes Argument dafür. Aber naja, ich behaupte mal, es hat weder das Niveau der Bücher gehoben, noch hat es verhindert, dass ja, Buchketten, kleine Buchläden jetzt vielleicht da irgendwie einen Vorteil daraus schlagen könnten, weil die ganzen kleinen Buchgeschäfte, die ich kenne, sind weg. Und hier in der Stadt gibt es nur noch die großen Buchketten. Und der Rest, das sind kleine Antiquariate, bei denen man uralte, zerfledderte Bücher aus eben aus einem kulturellen Wert her kaufen kann oder eben für Sammler. Ja, antike Bücher. Ja, und hier sieht man es ganz klar mal wieder, wie so ein Konzept eben scheitert. Und jetzt hat sich aber eben unsere Industrie eben vor allem in Deutschland daran gewöhnt, dass sie bevorzugt wird. Und jetzt kommt da auf einmal so ein E-Book. Ja, und schon wird betont, dass die Buchpreisbindung auch für E-Books zählt. Ja, genau. Also, bedeutet, die Verlage legen den Preis fest. Zu diesem Preis muss das E-Book überall verkauft werden. Es kann kein Geschäft geben, wo das E-Book jetzt zu Dumpingpreisen anbietet. Also es ist schon ein bisschen seltsam. Aber naja, gut. Ich sag mal, dass dieses Modell natürlich bei E-Books zum Scheitern verdammt ist, dürfte klar sein, ja. Weil man kriegt ja auch zum Beispiel keine Remittenten dann mehr, ja, wo man dann eben sagt, okay, das sind Mängelexemplare oder da kommt mal der Vertreter dabei, nimmt einen Filzstift unten und tut eine ganze Reihe Bücher unten markieren und dann kann das in die Schütte für 50 Cent das Buch und zack. Wie will man das denn bei E-Books machen? Ja, überhaupt nicht, genau. Deswegen wird ein E-Book, das 9,95 kostet, eben immer 9,95 kosten. Und das ist eine riesen Sauerei, finde ich. Ja. Zumal natürlich auch hier die E-Books ganz klar nicht so teuer sein müssen wie die gedruckten Bücher. Es ist ja schon oft genug gesagt worden, ja, Druckkosten und so weiter, Verteilungskosten, Transportkosten, die Kosten, die in den Läden dazukommen, ja, die Aufschläge und so weiter, das alles entfällt. Ja. Gut. Wie auch immer, Fakt ist, dass eben Google Editions da reinschlagen will in diese Kerbe, aber mir ist noch nicht ganz klar, wo die sich jetzt positionieren. Wollen die wirklich einen Bücherdienst aufmachen, sowas wie Amazon in den USA hat mit dem Kindle, ja, eine Buchplattform, bei der man sich alle möglichen Bücher kaufen kann? Das wäre natürlich super toll, weil dann bin ich sicher, dass auch vielleicht auch ein paar deutschsprachige Titel in die in das Sortiment genommen werden, im Gegensatz eben zu Kindle. Also das, was die an deutschen Büchern aus Auswahl haben, das ist vollkommen indiskutabel, ja. Nicht ein einziges aktuelles Buch aus den Top 100 ist da drin vorhanden. Nicht ein einziges. Gut, ob es Google Edition besser macht, ich weiß es nicht. Aber können die das wirklich tun? Können die sich dort jetzt positionieren? Ich meine, ich bin mir da nicht so sicher. Ja. Vielleicht sehe ich es auch ein bisschen pessimistisch, weil es eben in der deutschen Szene sowieso schlecht ist momentan. Also es gibt im momentan den Bookstore von Sony, der eben speziell für seine E-Book-Reader das anbietet. Man kann allerdings auch mit anderen E-Book-Readern machen, ja. Das machen. Dann gibt es noch eben diesen genannten Buchdienst, der Bücher ohne DRM verkauft. Ich glaube, Beam E-Books nennt sich das, genau, Beam E-Books. Und die haben eben da auch eine sehr, sehr, sehr begrenzte Zahl, ein sehr begrenzt von Büchern, ein sehr begrenztes Sortiment. Und dann ist eben noch dieses Projekt Gutenberg zum Beispiel, das hat auch einige deutsche Titel im Sortiment. Das ist also ein Public Domain Bücherdienst, wenn man so will, also wo freie Bücher oder eben Bücher, die abgelaufenes Copyright hat, wo man die kostenlos herunterladen kann und auf seinem E-Book-Reader lesen kann. So, bisher war Google Books ganz klar so positioniert, dass sie sich an die Public Domain Bücher gehalten haben. Plus eben dieses, ja, sollen sagen, diese Bibliotheksfunktion, wo man praktisch speichern konnte, welche Bücher man hatte und die, ja, ich will mal sagen, verwalten kann. Ja, okay. Und ja, jetzt sollen eben Bücher verkauft werden. Ich weiß noch nicht, ehrlich gesagt, ob das so großartig fruchtet. Normalerweise bin ich ja bei Google-Diensten, ja, so euphorisch, ja. Ganz klar, weil die haben ein Riesenpotenzial, aber ich weiß nicht, bei den Büchern. Ich meine, guck doch mal, die kriegen jetzt schon ständig ans Bein getreten, ja, weil die Bücher überhaupt Ausschnitte aus Büchern anbieten in ihrer Bibliothek, ja. Da sind verschiedene Regierungen dann, die Google hart attackieren deswegen, ja. Die Verlage sehen ihr Geld, Entschuldigung, die Urheberrechte davon wegziehen. Ja, gut, Autoren formieren sich teilweise, ja, weil sie nicht wissen, um was es überhaupt geht und hören nur von den Verlagen, ja, Google will deine Bücher klauen, ja, und dann tun die sich so zusammenrotten und wie so Hexenverbrennungen mit ihren Fackeln, ja, kann ich mir so richtig gut vorstellen, wie sie dann ans Google-Hauptquartier ziehen, ja, und stoppt Google! Keine Ahnung, aber Hauptsache, man hat einen Schuldigen für die immer schlechter werdenden Einnahmen, offenbar. Ja. Dann gibt es auch noch ein paar Quertreiber, aber das lassen wir jetzt mal. Ne? Ich sag's ja, auf jeden Fall, das E-Book-Business ist momentan unter aller Sau, um es mal ganz klar zu sagen. Ja? Zunächst mal wird man gegängelt von den Regierungen, dann wird man von den Autoren verleumdet und die Verlage, die sehen einen an als, naja, wie soll ich denn das ausdrücken, als Unheilsbringer Nummer 1. Und deswegen gibt es ja da ständig so Grabenkämpfe, ja, wie es ja auch mit Amazon ständig gibt und heftigste Auseinandersetzungen gab zwischen Amazon und verschiedenen Verlagen, gerade letztens wieder, ja, wegen den Preisen auch, weil Amazon sagt, wir legen den Preis fest und die Verlage sagen, nö, wir legen den Preis fest. Man sollte sich einfach mal überlegen, wie normale Marktwirtschaft aussieht, ein normales Produkt, ja, das wird gekauft von einer Firma und dann verkauft zu einem beliebigen Preis. Ganz einfach. Ja. Aber das wollen die Verlage offenbar nicht. Die wollen eben ihre eigenen Bücher machen. Also das heißt, die wollen bestimmen, zu was für einem Preis der Händler das Produkt verkauft. Gut. Toll. Sehr schön. Nur nicht für die Händler. Aber gut, was soll's. Auf jeden Fall ist die E-Book-Branche eben super unbeliebt und schon hätten sich E-Books auch schon längst besser durchgesetzt, ja. Was verschiedene große Buchketten in Deutschland probieren, sieht man ja zusammen mit Sony. Das ist auch mehr so halbherzig, ja. Man hat halt mal so ein E-Book-Reader da drin stehen, man will ja nicht als altmodisch gelten, aber so richtig machen tut man dafür nichts. Ja, also nichts wie von wegen in den USA zum Beispiel bei Barnes & Noble, dass man mit dem Reader dann im Buchgeschäft zum Beispiel Ausschnitte lesen kann, bei Barnes & Noble sogar die ganzen Bücher kostenlos im Buchladen lesbar. Ja, aber naja, gut, okay, was soll's? Wir werden es noch lernen oder untergehen, sage ich immer. Nur der Leidtragende wird halt für eine ganze Zeit lang erstmal hier der Kunde sein. Und jetzt kommt Google und ich glaube nicht, dass Google jetzt hier auf die Schnelle was ändern kann. Deswegen bin ich auch ein bisschen pessimistisch, was dieses Google Editions betrifft. Übrigens noch was anderes zum Thema E-Book. Ein Lesegerät für $149. Genau, der Kobo E-Book Reader. Ja, und der hat sogar ein richtiges Display. Genau, kein leuchtendes, augenunfreundliches LCD-Display, sondern ein richtiges Display mit E-Ink-Technologie, so wie man das auch nutzen sollte für Bücher, weil ich habe mich da sehr stark informiert. Es gibt eben einen Unterschied zwischen Benutzung eines Computerbildschirms und Lesen eines Buches, da man da eben stundenlang, bei manchen, bei vielen Lesenratten sogar sehr viele Stunden lang ununterbrochen auf diesen Bildschirm, auf dieses Display, respektive das Buch starrt. Ja. Die Augen bewegen sich also kaum, die fokussieren also nicht mal ein bisschen weiter weg, sondern die bleiben fokussiert auf dieses Nahobjekt mit der Schrift und das kann bei einem Hintergrund beleuchteten Display wirklich Schwierigkeiten bringen. Und wer eigentlich die Warnungen von früher von Augenärzten und so weiter nicht ganz so in den Wind geschrieben hat, der sollte sich das auch mal überlegen, ja, dass nicht alles, was auf dem Markt ist, auch gut für die Augen ist. Ja? Man hat ja auch jahrelang auf früheren Monitore gestarrt. Und allerdings natürlich nicht so stark wie auf wenn man ein Buch liest, klar. Aber wenn ich heutzutage in einen Röhrenmonitor gehe, dann denke ich, das gibt's nicht. Was hatte ich damals meinen Augen eigentlich angetan? Das sehe ich nur noch ein Flimmere. Ja, und also dieser E-Book-Reader, der sieht ziemlich gut aus. Ist aber ganz, ganz ohne Extras, ja, also schlicht, simpel as simple can be, ja, garantiert ohne iClicky-Bunti-Krams drauf, ja, sehr gut, totaler Pluspunkt, und das Ding ist für richtige Leseratten geeignet, also Leute, die ein Buch lesen wollen, ein Buch, ja, und nicht irgendwie etwas, wo farbig blinkt und animiert ist und sich bewegt und um Himmels Willen, ja, es gibt einen Grund, warum noch heutzutage fast alle Bücher in Schwarz-Weiß geschrieben sind, in Schwarz-Weiß gedruckt sind. Das hat einen Grund. Man kann es besser lesen. Und man kann sich auf den Inhalt besser konzentrieren und man wird nicht abgelenkt durch irgendwelchen Kram. Ja? Man soll die Story aufsaugen. Ja? Wie der Jeff Bezos oder so heißt er, glaube ich, der Chef von Amazon, der hat gesagt, der Kindle, der verschwindet beim Lesen. Genau, und das ist das Wichtigste. Ja. Es darf keine Rolle spielen, wie das aussieht, was da geschrieben ist. Es darf keine Rolle spielen, eben auf was für ein Gerät man das liest, um Himmels Willen. Es muss einfach nur das eine Rolle spielen, was man liest. Und das muss gut und klar zu lesen sein. Genau das wird bei diesem Gerät eben garantiert. Und da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass es auch bei uns bald auf den Markt kommt. ist jetzt in den USA auch zu bestellen, kommt aber aus Kanada, da gibt es schon ein bisschen länger. $149, das sind 115 Euro oder 164 Schweizer Franken. Wahnsinn, oder? Und das ist schön, damit fängt auch vielleicht endlich mal eine Preisschlacht an im E-Book-Reader-Markt, weil die E-Book-Reader sind viel, viel, viel zu teuer. Wenn ich mir da mal die verschiedenen Geräte angucke, von Sony zum Beispiel oder andere, die fangen bei 199 an mit lächerlichen technischen Voraussetzungen, ja, und 299 mit einigermaßen erträglichen Werten. Ja, sag ich mal, weil das kommt ja da auch vom Speicher an. Erweiterbarkeit vor allem für mich ein sehr großes Thema. Also Speicherkartenerweiterung muss sein. Ich weiß gar nicht, was ich ansonsten mit so einem Reader anfangen sollte. Und ja, weiterhin gibt es dann zum Beispiel Sachen Vergrößerung. Ist auch sehr wichtig. Also eine 3-Stufen-Vergrößerung, das kann man gleich vergessen. Kann man gleich wegwerfen. Ja, nichts da. Mindestens 6 bis 7 Stufen oder stufenlos vergrößern lassen den Text und dann ist für jeden etwas dabei. Nämlich das ist auch ein großer Vorteil von den E-Book-Readern, dass man die Schrift beliebig vergrößern kann. Gerade für Leute mit Augenproblemen, die können oftmals wieder ein Buch lesen, was normalerweise normal gedruckt nicht möglich ist für diese Leute, weil eben die Bücher zu klein gedruckt sind. Und mit so einem E-Book-Reader, der mit einem E-Ink-Display auch schön einen guten Kontrast bietet und ja, die können dann eben die Schrift so weit vergrößern, dass sie das lesen können. Gut, bei einigen ist es vielleicht bringt auch das nichts mehr, aber trotzdem, für Leute mit einer moderaten Sehschwäche, die freuen sich normalerweise auf diese E-Book-Reader, weil es eben neue Sachen ermöglicht. Gut, aber so viel nur am Rande. Es ist nur einer von vielen E-Book-Readern, die neu herausgekommen sind. Der Alex Book-Reader ist ein Dual-Display-Bücherleser und zwar hat er oben also ein E-Ink-Display und unten ein Farbdisplay und das Ganze funktioniert auf Android-Basis, genau wie der Nook. Bloß beim Nook ist das untere Display ja viel, viel kleiner. Bei dem Alex ist das untere Display doch um einiges größer. Man kann also davon ausgehen, dass man damit auch noch andere Sachen machen kann, wenn man das dann unbedingt will. Aber immerhin ist das E-Ink-Display auch von guter Qualität. Der Alex ist auch so eine Geschichte. Würde mich interessieren, ob der jemals in Deutschland rauskommt. Ja, das ist fraglich. Vermutlich eher nicht bei uns. Der Nook ist ja auch noch nicht draußen, ist ja schon Ewigkeiten in den USA verfügbar. Tja, was soll's. Ach, ich könnte mich jetzt wieder aufregen. Ja, aber ich lasse es mal heute. Location Awareness ist ja auch noch so ein großes Thema der Woche gewesen und es hat sich nämlich rausgestellt, dass Google Latitude schon über 3 Millionen Benutzer hat und das ist ziemlich viel für so einen Dienst und jetzt hat da, ich glaube TechCrunch hat da spekuliert darüber, wie genial das doch wäre, wenn jetzt endlich eine Check-In-Funktion kommen würde und ja, so wie das sich anhört, würde das wohl auch im Bereich des Möglichen liegen, so wie Google sich da geäußert hat. Moment mal, wo steht's denn hier? Moment, ich guck mal hier via TechCrunch, muss mich da erstmal durchklicken im Moment. Was steht da? Nee, also ich kann da jetzt daraus nichts jetzt direkt schließen, dass Google jetzt etwas gesagt hätte. Nee. So einfach ist das nicht. Wer eben auch dieser Lee ist. Wer ist Lee? Wenn ich wüsste, wer Lee ist, dann könnte ich dir das vielleicht sagen. Ich schreibe hier, Lee sagte halb im Spaß, dass so und so und so und so das gemacht werden könnte. es könnte ein Hybridmodell sein unter Umständen. Also Check-ins. Und dieser Lee hat auch gesagt, dass er die Firma, also Google, in diesen Weg schwimmen sieht, einschlagen sieht. Also ein bisschen sehr diffus alles. Auf jeden Fall wäre es eine tolle Sache. Ja, wenn dieses Latitude ein Check-in hat, Latitude benutze ich sowieso schon ausgiebig, bei mir immer aktiviert. Natürlich ist es bei mir immer aktiviert, dann gibt es noch jede Menge andere sehr, sehr tolle Sachen, Vorteile, die man davon hat. Vor allem beim Geocaching, ja. Also wenn man beim Geocaching das Ding aktiviert hat und man steigt dann mal wieder in den Brunnenschacht oder so und ja, kommt dann nicht mehr raus. Da drin hat man ja keinen Empfang, aber Google Latitude merkt ja die letzte bekannte Position und ja, dann könnte man vielleicht noch von jemand, der Bescheid weiß, gerettet werden. Nun ja, auf jeden Fall ist das eine interessante Geschichte, die sich da entwickeln könnte. Ja, muss man ganz klar sagen. Weil schon alleine eben diese 3 Millionen, das hat schon ziemlich enorme Zugkraft. Ja. Foursquare und Gowalla könnte das natürlich sehr stark betreffen und Facebook eventuell auch, weil Facebook, das ist so gut wie sicher, will demnächst einen solchen Location-Based Service. Ja, wie nennt man das eigentlich in Deutsch? Ja. Wollen die auf jeden Fall einführen. Location Awareness, wie könnte man denn das sagen? Vielleicht ein positionsbestimmender Service, ne? Vielleicht. Egal, auf jeden Fall könnte das auch bei Facebook letztendlich interessant werden. Und wenn Google das mit dem Latitude macht, wäre das eine tolle Sache. Ich fände es sehr schön. Ja. Ich benutze jetzt hauptsächlich Foursquare. Gowalla benutze ich nicht, weil ich habe ja ein Android-Handy und irgendwie Gowalla tut Android-Handys momentan ziemlich stiefmütterlich behandeln, während Foursquare also da wirklich eine tolle Applikation auf den Markt gebracht hat. Ja. Die Gowalla-App für Android gefällt mir nicht so sehr. Gut, Facebook, nee, habe ich noch mal ein Profil, vergiss mal. Und somit wäre natürlich das Latitude mit Check-in-Funktion ganz interessant. Ja, wenn ihr nicht wisst, von was ich überhaupt rede, also Latitude ist ja eigentlich so ein, wie soll man sagen, mehr so ein Ortungsservice. Ja, das heißt, wenn man ein Latitude-fähiges Gerät hat und stellt das ein, dann kann man genau die Position sehen, wo man sich im Moment befindet. Ja? Und zwar können das alle die Leute sehen, die man akzeptiert hat. Also freigeschaltet hat dafür und man kann bei jedem Einzelnen auch noch einstellen, ob derjenige die genaue Position sehen soll, nur den Ort, in dem man sich befindet oder überhaupt nichts. Ja? Und Foursquare und Gowalla, das sind Dienste, die gehen einen ganz anderen Weg. Ja? Da muss man sich einchecken. Das heißt zum Beispiel, man ist irgendwo in einem Restaurant und will jetzt halt den Leuten mitteilen, ja, ich bin jetzt in einem Restaurant, also wenn ihr wollt, hier bin ich, ja, könnt gern kommen. Also so, ja, in dem Sinn, in dem Kontext soll das stattfinden. Also sagt man eben, okay, ich bin jetzt hier. Und dann muss man eben das Handy oder das Programm aufrufen, auswählen, ja, und dann sucht er die Position via GPS. Und dann hat man hier vorgegebene ja, Dienste, ne Dienste, Orte, die kann man auswählen, ja. Zum Beispiel Geschäfte, die in der Nähe sind und so weiter. Falls es nicht drin ist, kann man das einrichten, anlegen, ein neuer Ort. Ja, zum Beispiel, ups, wie meine Kneipe, meine Stammkneipe ist nicht drin. Okay, anlegen und dann kann man eben sagen, so, ich bin jetzt hier in dieser Kneipe. Zack, Check-in. Gut. Und die Verbindung von beiden wäre natürlich, man hat Latitude, wo man eben wie bisher sich verfolgen lassen kann, ja, von seinen Bekannten genau, wo man ist. Aber man kann auch hingehen und kann dann sagen, hier, ich gehe jetzt gerade hier in dieses Geschäft rein. Ja, und da werde ich mich dann vielleicht ein paar Minuten aufhalten, weil Latitude zeigt ja nur, wie man sich, wo man sich bewegt, wo man gerade ist, ja, aber nicht, ob man jetzt in den nächsten 5 Minuten auch noch da ist, sodass es lohnt, mal hinzukommen, ja. Und es sagt ja auch nichts aus darüber, ob man jetzt dort und dort war. Ja, man war halt nur jetzt zum Beispiel in der Nähe. Ja, das heißt, wenn ich jetzt irgendwo in München bin, ja, am Hofbräuhaus, ja, laut Latitude, dann heißt das noch lange nicht, dass ich eben dort ein Trinken gehe. Ja, dass ich tatsächlich im Münchner Hofbräuhaus bin, sondern es steht nur, ist nur zu sehen, dass ich in der Nähe bin. Ja, zum Beispiel auf dem Platz oder so. Ja, aber nicht, dass ich jetzt explizit dort drin bin. Und dafür sind eben diese Check-in-Dienste ganz gut. Klar, wie soll das auch anders funktionieren? Ohne manueller Check-in geht das nicht. Das Handy weiß ja nicht, ob ich jetzt tatsächlich drin bin, in dem Laden oder nicht. Im Gegenteil, sogar wenn ich drin bin, ist der GPS-Empfang normalerweise so schlecht, dass die Position ja gar nicht mehr bestimmt werden kann, richtig. Also, deswegen Check-in ist auf jeden Fall eine bessere Alternative, wenn man zeigen will, wo man selbst war, ja, oder ist gerade. Und Latitude ist eben so für allgemein zu sehen, in welchem Gebiet man sich aufhält, wo man jetzt gerade ist, aber nicht, was man eben gerade macht. Ja, das müsste man dann immer wieder zusätzlich dazu schreiben. Und das ist das, was Google eigentlich vorher gedacht hatte, was eben funktioniert. Aber es ist halt ein bisschen zu viel Aufwand, ja. Wenn man wirklich an verschiedene Orte geht und dann will man ja nicht jedes Mal hier aufmachen und dann schreiben, ja, ich gehe jetzt dort und dort rein, ja. Nein, sondern man will einfach klick, klick, klick und fertig. Und dann geht man rein. Ja, nicht 5 Minuten vor dem Laden stehen, bevor ich reingehen kann, bis ich alles getwittert, über Latitude rausgehauen habe, gebasst habe, ja. Und das womöglich noch im Regen, ne? Bei dem super Wetter, das wir heute gerade wieder haben. Ja, wenn ich das Fenster rausgucke, könnte ich einen Podcast abbrechen, mich ins Bett legen. Naja, erlaubt. Auf jeden Fall. So viel zum Thema Location Awareness, Latitude und ich hoffe, dass das was wird mit der Kombination Latitude plus Check-in-Funktion. So, und jetzt das letzte Thema. Ich möchte es gar nicht lange ausbreiten. Ich habe schon so viel gequatscht. Jetzt schon 38 Minuten rum, ist ja Wahnsinn. Ich gucke gerade mal, was der Chat sagt unter Livestream bei Ustream TV, Ustream.tv, genau, das ist der Livestream und da ist überhaupt nichts los. Leute, was ist los? Hört ihr keine Live-Übertragung von einem Podcast? Ich stelle das noch ein hier, wenn das klappt. Ich werde noch wahnsinnig. Das WePad ist umbenannt worden zu WeTap. Aber findet jetzt seine internationale Anerkennung. Ja, ganz genau. Also nicht nur der Name von WeTap, also von dem Produkt selbst geändert worden, die ganze Firma hat umfirmiert. Ja, und die heißt jetzt auch WeTap. WeTap, warum hat man denn das gemacht? Ja, Spekulationen gibt es ja viele, ja. Die Firma sagt, sie haben das gemacht, um sich noch deutlicher abzugrenzen gegenüber der Konkurrenz. Ja. Okay, und manche sagen auch, da gab es Trug, ja, von so einer gewissen Fruchtfliegenfirma. Ja. Also, es ist schon sehr, sehr komisch. Ja. Aber auf jeden Fall, der Name ist bescheuert. Aber das Produkt ist deswegen umso besser. Ja, muss man ganz klar sagen, das Produkt ist genial. Es gibt jetzt die Möglichkeit, das WeTap vorzubestellen auf Amazon. Tatsächlich, es ist jetzt bestellbar auf Amazon und ich muss sagen, die Leistungsdaten sind wirklich schön. Und es gibt zwei Versionen, einmal mit Wi-Fi ohne UMTS und einmal noch zusätzlich mit UMTS, natürlich auch Bluetooth mit dabei. Ohne UMTS kostet es 449 Euro. Man braucht also da einen Wi-Fi-Zugang, um damit vernünftig was machen zu können. Und die UMTS-Version, damit kann man dann eben auch außerhalb eines Wifi-Netzwerkes was anfangen. Also ist das mitten auf der Straße, überall, ja, kann man das Pad rausholen. Ey, wenn ich das bei jemand sehe, dann flipp ich aus. Ich glaube, dann rutscht mir ein Glas Cola oder ein Glas Wasser aus. Das geht dann ganz automatisch. Wenn ich eins sehe auf der Straße mit so einem Pad, ja. Wupp, oh, das tut mir aber leid, das ist mir das Wasser drauf. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich hab's auch ganz alle. Tschüss. Leute, das wird lustig. Na gut. Auf jeden Fall, die Daten sind faszinierend. Und die Demo war ja auch ganz, ganz gut, muss man auch sagen, die gezeigt wurde. Also die richtige Demo, nicht das Video. Ja. Und 29,5 cm, also 11,6 Zoll Multitouch-Breitbildschirm mit 1366 mal 768 Pixeln, also ein echtes Display im Widescreen-Format, ja, und deswegen wird es auch hauptsächlich Widescreen-mäßig gehalten, nicht hochkant. Ja, 16 zu 9 Format hat es, klar, und für Zeitschriften und für Videos ist das alles ziemlich interessant. Soll HD-Videos können, ja, richtig. Richtig HD-Videos, ganz genau. Und ja, 16 GB Speicher sind eingebaut und es hat ein SD-Karten-Slot. SDHC-Karten können eingebaut werden. Super. Das ist schon mal ein riesen Pluspunkt. USB-Schnittstelle ist direkt dran. Eine HDMI-Schnittstelle ist ebenfalls vorhanden und damit kann man auch HD-Filme auf einem externen Gerät sehen. Ganz genau. Auch das ist möglich. Also das WeTab als HD-Player nutzbar am großen HDMI-fähigen Fernsehgerät. Wahnsinn. Eine Webcam mit 1,3 Megapixel ist eingebaut. Natürlich auch Mikrofon, zwei USB-Schnittstelle. Schnittstellen, ja. Magnesium-Aluminium-Gehäuse, das Teil und 6 Stunden Batterielaufzeit. Ja, naja, gut, was soll's. Ich finde, 6 Stunden sind da durchaus ausreichend. Und wenn es denn auch realistisch 6 Stunden sind, ist das schon okay. Ja. Trotzdem, mein Favorit bleibt natürlich der Notion Ink Atom. Da geht nichts dran vorbei. Also ich werde auf jeden Fall auf den Notion Ink Atom warten. Vielleicht hole ich mir zwischenzeitlich das WeTab, wenn es dennoch lange dauert mit dem Notion Ink. Weil da hört man offiziell jetzt momentan sehr, sehr wenig. Angepeilt ist Juni. Aber falls es wirklich jetzt das WeTab vor dem Notion Ink herauskommen sollte, vielleicht kaufe ich mir dann zuerst mal das WeTab, schaue mir das Teil an und hole mir erst dann den Notion Ink Atom. Ich habe echte Probleme mit diesem Namen. Nur denn, damit soll das Ende sein. Wo ist der Jingle? Das war's dann wieder bei der Rios-Wochensicht. Ich kann kaum noch sprechen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Und ich hoffe, dass ihr diese Woche nicht mehr ganz so viel Fruchtnachrichten hört. Ich kann's nicht mehr hören. Ich klemm bald das Internet ab, wenn es so weitergeht. Hilft auch kein Unfollowen mehr auf Buzz und Twitter, das mache ich übrigens knallhart, ja, wer zu viel von Hypepad und Hypephone und iGestapo-Crap redet, ja, der fliegt raus bei mir. Den kann ich nicht länger followen. Also, ja, denn bevor ich mich jetzt wieder am Kopf und Kragen rede, tschüss!